Hallo meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Also mein Tag war wirklich gut. Bin gleich heute Morgen joggen gegangen, habe meine 10 Kilometer gemacht in 52 Minuten. Milder Run, würde ich sagen. Es würde noch ein bisschen schneller gehen, man könnte es auch in 45 Minuten schaffen, aber soll ja. Ich wollte mich jetzt nicht so schinden, sondern ich wollte einfach schön joggen, um das Herz-Kreislauf-System vernünftig im Gang zu haben. Und das war wirklich gut. Jetzt war ich auch schon im Gym heute, habe schon Rücken trainiert, inklusive Kreuzheben. Schön schwer. Kann ich nur empfehlen, war auch richtig gut. Ja, Männer, wie ihr seht, bin ich wieder im kleinen Fenster. Das heißt, ich habe wieder was ich euch zeigen möchte. Im heutigen Video geht es um Beschämungstaktiken oder Beschämungstechniken, die Frauen gegen uns Männer einsetzen im Gespräch. Und da müsst ihr mal darauf achten. Ich würde jetzt nicht sagen, das machen alle Frauen, aber alle Frauen, die ich kenne, machen das. Definitiv. Also ich hatte das bei meiner Ex, die ist eine Meisterin in diesem Gebiet. Wenn beispielsweise mir irgendwer Unrecht getan hat und ich wäre in einer Position gewesen, das zu regeln, indem ich diesen Menschen dann final nach mehreren Warnungen zum Beispiel kündige, ein Mietverhältnis, ein Pachtverhältnis kündige, dann sagte meine Freundin zu mir, ach, du musst da jetzt nicht so hart durchgreifen, das ist jetzt nur, weil du Ego-Probleme hast. Oder, nein, nein, nein, ein richtiger Mann würde sich so jetzt nicht verhalten. Also wenn du ein richtiger Alpha-Mann wärst, dann hättest du das quasi überhaupt nicht nötig, jetzt dich zu verteidigen, deine Integrität, deine Ehre und Würde zu wahren. Und den Aggressor quasi aus deinem Leben zu entfernen, das hättest du gar nicht nötig. Also wie gesagt, wenn du ein echter Alpha-Mann wärst, dann könntest du das ertragen. Das ist so eine Beschämungstechnik, wie Frauen das gerne machen. Bei jeder Lebenslage machen sie das. Müsst ihr mal drauf achten. Da gibt's ganz viele Beispiele, wie es mir vorhin passiert ist, beim Einkaufen zum Beispiel. Da hatte ich meine Maske nicht auf, weil ich hatte letztes Mal den Mitarbeiter gefragt. Ich bin kein Freund von diesem Maskenball, der hier stattfindet. Jedenfalls habe ich den Mitarbeiter gefragt, wer kriegt eigentlich die Strafe, habe ich gesagt, wenn ich ohne Maske angetroffen werde? Ihr oder ich? Na ich, sagt er. Also nicht das Geschäft. Ja okay, sage ich, gut. Ich hätte jetzt die Maske aufgesetzt, um euch vor Schaden zu bewahren, aber ich habe jetzt keine Angst vor der Strafe. Ich fahre auch mal gelegentlich 70, wenn 50 erlaubt ist. Wo kein Kläger, da kein Richter. Genauso verhält sich das dann beim Einkaufen auch. Also war ich ziemlich entspannt und bin heute wieder einkaufen gegangen ohne die Maske. Jetzt kam aber die Filialleiterin und musste mich zur Rede stellen. Und ja, warum ich denn das so und so mache, wie ich das hier mache. Sagte sie wieder, wegen der Maske. So, naja, ich hatte letztes Mal mit ihrem Mitarbeiter gesprochen, sage ich, und deswegen mache ich das jetzt so. Habe ich ihr erklärt mit der Schuldfrage. Ja, aber darum würde es ja nicht gehen. Respektieren Sie denn die anderen Kunden nicht? Sofort wieder Beschämungstechnik. Sofort. Das Erste, was sie reinwirft in das Gespräch, ist keine vernünftige Argumentation, sondern sie will mich beschämen dahingehend vor den anderen Kunden, ob ich denn die anderen Kunden nicht respektiere. Das Erste, was sie mir entgegenbringt, ist eine Beschämungstechnik. Ob ich denn die anderen Kunden nicht respektieren würde. Naja, das Gespräch habe ich dann, die Kurve habe ich dann gekriegt. Das war dann doch ein wohlwollendes Gespräch. Sie sagte, sie wäre letztlich auf meiner Seite, aber sie handelt halt weisungsgemäß, weil sie gemerkt hat, weil ich gesagt habe, diese Diskussion, sage ich mit Ihnen, scheint ja zu nichts zu führen. Das Gespräch führt zu nichts, habe ich zu ihr gesagt. Und sie ist dann natürlich dahingehend, sie ist dann wieder ein bisschen aufgeweicht und das Gespräch wurde lockerer. Und sie sagte dann so, ja, ich wäre jetzt auch kein Freund davon, aber sie muss es mir halt sagen, weil die hat die Weisung von oben. Und okay, das ist eine vernünftige Grundlage, das Gespräch mit mir zu führen. Das ist ja wohl keine Frage, das kann ich respektieren. Wenn sie sagt, sie hat die Anweisung, sie kriegt dann wiederum Ärger, wenn sie ihrer Jobanweisung nicht nachkommt. Das respektiere ich und dann füge ich mich auch ihrer Weisung. Das ist ja gar keine Frage, da hat sie ja das Hausrecht. Aber mir mit einer Beschämungstechnik zu kommen und das gleich ihre Taktik ist, um dieses Gespräch zu führen, ist schrecklich. Es ist schrecklich. Frauen machen es immer und bei jeder Gelegenheit, gleich im ersten oder im zweiten oder im dritten Satz, immer wenn es um eine, wenn es um eine Diskussion geht. Und deswegen braucht ihr mit Frauen quasi auch gar nicht diskutieren. Sie wenden das Wort an für die Manipulation. Und ja, jetzt habe ich beispielsweise, deswegen das freie Feld, kommen wir gleich zu, hochinteressant. Muss ich euch erzählen, leider Gottes ist mein langjähriger Steuerberater letztes Jahr verstorben. So, es war ein wirklich, wirklich feiner Mann, muss ich wirklich sagen. Ich hatte noch nie einen so kompetenten und dabei menschlichen Steuerberater, der sich für alle Belange in meiner Gründerzeit, als dann der Erfolg kam und so weiter, der für jede Frage, die ich hatte, wie ich meinen PKW absetze, Fahrtenbuch, 1%-Regelung und der ein oder andere kennt sich mit diesem Wahnsinn aus, was ich da alles machen kann, welche Möglichkeiten. Und da ich da Neuland für mich unternehmerisch betreten habe, dann habe ich viel Geld verdient, dann ist natürlich die Bedrohung vom Finanzamt, dass man auch viel Geld abgeben muss. Dementsprechend versucht man irgendwie Geld zu investieren, um sich da ein wenig schadfreier halten zu können. Und da hatte ich natürlich viele, viele Fragen, weil mit viel mehr Geld kommt auch viel mehr Kopfschmerzen und das musste alles geklärt werden. Und da war der, also der war immer für mich da. Der hat sich auch Zeit genommen, ich konnte hinfahren, hat mich 2 Stunden lang beraten, hat mir das nicht berechnet. Also ich will damit sagen, dieser Mann war wirklich vom Allerfeinsten, menschlich sehr, sehr hochwertig. Dementsprechend war ich auch hart getroffen, als ich dann erfahren habe, dass er letztes Jahr verstorben ist. Ja, so. Jetzt rief mich der Steuerfachangestellte von ihm an, vor ein paar Monaten, im Auftrag seiner Frau, also der Witwe. Das wohl, also ihr müsst wissen, alle Rechnungen, die bei mir steuerberatungstechnisch angefallen sind, werden per Lastschrift eingezogen. Das habe ich mit dem Steuerberater von jeher so vereinbart. Und ja, die werden eingezogen. Per Lastschrift Einzugsverfahren. Genau. Und dementsprechend musste ich mir da keinen Kopf drum machen, musste nichts überweisen, alles was fällig war, zack, eingezogen. So, jetzt rief mich der Steuerfachangestellte, sorry, ich muss hier einmal kurz gucken. Jetzt rief mich der Steuerfachangestellte an und sagte, dass eine Rechnung irgendwann letztes Jahr, also 2019, Anfang 2019, vergessen wurde abzubuchen, dass sie das jetzt festgestellt hat, als ihre Frau gerade, seine verwitwete Frau gerade die Buchhaltung nochmal überprüft von ihrem Mann. Und ob sie das jetzt nochmal abbuchen können, weil das ja nicht abgebucht wurde. Gut, sage ich. Wenn dem so ist, bitte, sage ich, dann bucht es ab, ist doch gar kein Problem. So, aus irgendeinem Grund hat die Abbuchung dann nicht stattgefunden, weil es seine Unternehmung, er ist ja verstorben leider, nicht mehr gibt und ich habe auch nicht drüber nachgedacht und ich habe das auch gar nicht weiter controlled quasi. Für mich war das abgehakt. So, weil ich habe ja meine Einwilligung dazu gegeben, bucht es ab, wie eh und je, ist okay. So, jetzt bekomme ich einen Brief von seiner Frau. Und den möchte ich euch jetzt hier mal einblenden. Und das passt perfekt zum Thema Manipulation und Beschämungstaktiken. So, jetzt muss ich hier das mal einblenden. Da ist es. So kam die Rechnung. Ich darf das einmal vorlesen. An Herrn Coach Magic. Ihre Rechnung. Ich habe ein bisschen was geschwärzt, um die Privatsphäre dann von mir und von der guten Dame natürlich unangetastet zu lassen. Ist ja wichtig. Sehr geehrter Herr Magic, die Büroabwicklung meines verstorbenen Mannes geht nun allmählich und hoffentlich dem Ende zu. Da ich aber bis heute für die von meinem Mann für Sie geleistete Arbeit, Kopie der Rechnung habe ich beigefügt, noch keinen Geldeingang feststellen konnte, bitte ich nunmehr den ausstehenden Betrag auf das von Ihnen bekannte Konto, Kontonummer, innerhalb von 14 Tagen zu überweisen. Soweit alles völlig entspannt. Kein Problem. Alles super, kann man so schreiben, hätte ich nicht anders geschrieben. Obwohl ich mich allein schon, sie will Geld, wie Frauen halt sind, sie wollen Geld für die von ihrem Mann geleistete Arbeit. Das ist doch schon wieder, okay, aber das ist trotzdem so okay, würde ich jetzt sagen. Das ist dann halt, dann erbt sie halt das auch noch, gerne. So, jetzt kommt die Beschämungstechnik. Meine finanzielle Situation erfordert die Forderung meines Mannes zeitnah und dringend zu erledigen. Da bin ich, als ich das gelesen hatte, als ich das erste Mal in der Hand hatte, muss ich wirklich sagen, es ist einfach unglaublich. Nur mal zum Verständnis, der Mann hatte eine wirklich gute, gut laufende Steuerberatungskanzlei, sagt man das so, Steuerberaterunternehmen, und hat überwiegend Unternehmer betreut und die schreiben natürlich auch entsprechende Rechnungen, die verdienen Geld und es sei ihnen auch gegönnt, ich habe da überhaupt nichts gegen. So. Aber die finanzielle Situation des guten Mannes ist genau das Gegenteil von dem, was sie hier schreibt. Also wir reden hier über eine dreistellige Rechnung, nur mal, wir reden jetzt hier über kein Vermögen. Und Ihre finanzielle Situation erfordert, die Forderung meines Mannes zeitnah und dringend zu erledigen. Also sie stellt sich mir gegenüber jetzt so dar, als wäre dieser kleine Kleckerbetrag für sie jetzt existenzrelevant. Als wäre ihre finanzielle Situation angespannt und als würde dieser kleine Betrag irgendwas ändern. So, das ist Manipulation. Das ist, sie erzählt einfach irgendwas, irgendein Hokuspokus, um mich zu beschämen. Um mich dahingehend zu manipulieren, an mein Gewissen zu appellieren, mich in meinen Kopf zu stecken. Jetzt geht's weiter. Denn auch ich, so wie auch Sie, muss gegenüber dem Finanzamt eine korrekte Abrechnung vorlegen. Dahingehend hat sie ja auch mein Mann immer unterstützt. Ich danke Ihnen. Also Moment mal. Eine korrekte Abrechnung dem Finanzamt gegenüber vorzulegen, ist immer möglich. Auch wenn Rechnungen nicht ausgeglichen wurden, kann ich trotzdem eine korrekte Abrechnung dem Finanzamt vorlegen. Also das, was sie da erzählt, hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Wenn ich meine Einkommensteuererklärung abgeben muss und mein Kunde hat meine Rechnung noch nicht ausgeglichen, naja, dann ist die halt nicht einkommenssteuererklärungsrelevant, weil diese Rechnung ja logischerweise nicht in den Abrechnungszeitraum fällt, weil sie ja nicht beglichen wurde. Und dementsprechend ist kein Ertrag dementsprechend gekommen oder auch keine Umsatzsteuer fällig gegenüber dem Finanzamt. Also ich kann dem Finanzamt jederzeit eine korrekte Abrechnung vorlegen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sie will mich aber dahingehend beschämen, wenn ich jetzt nicht innerhalb der 14 Tage überweise, würde ich ihrer korrekten Abrechnung gegenüber dem Finanzamt im Wege stehen. Das ist mitnichten so. Und dahingehend hat sie ja auch meinen Mann immer unterstützt. Ja, gar keine Frage. Ihr Mann war immer für mich da. Das ist völlig logisch. Aber was sie jetzt will, ist, sie beschämt mich und sie will Geld für Arbeiten, die ihr Mann geleistet hat. Also, und das schreibt sie nicht mal sachlich. Das heißt, sie baut gleich in den Erstkontakt. Ich habe hier mit einer Frau zu tun, die habe ich noch nie zuvor gesprochen. Mit der Frau habe ich noch niemals zuvor, die habe ich nie persönlich gesehen und noch nie zuvor ein Wort gewechselt. Und dann kriege ich einen Brief, in der gleich eine Beschämungstaktik mit inkludiert ist. So. Und das hat mich angewidert. Ich muss es wirklich sagen. Bis zu innerhalb von 14 Tagen überweisen, fand ich alles entspannt. Kein Problem. So schreibt man in der Geschäftswelt, kann man das so schreiben, ist alles in Ordnung. Bitte bezahl bis dann und dann. Die Rechnung, die fällig ist. So. Jetzt musste ich auf der anderen Seite, müsste ich jetzt natürlich noch einmal meine Unterlagen rausholen und das werde ich jetzt auch irgendwann nochmal machen müssen. Jetzt werde ich meine Unterlagen rausholen und nochmal diesen Zeitraum jetzt nochmal durchgehen müssen. Ist für mich jetzt auch wieder eine Beschäftigungstherapie, aber ich werde diesen Zeitraum jetzt nochmal durchgehen müssen, ob das tatsächlich so ist, wie sie das hier gerade schildert. Also ich muss jetzt einmal diese Geldbewegung oder diese ursächliche Rechnung, über die hier gesprochen wird, einmal nachvollziehen. Da habe ich bisher noch nicht die Zeit für zugefunden, werde ich jetzt aber machen müssen, weil ich muss die ja loswerden irgendwie. Aber was ich damit nur sagen will, ist, die Beschämungstechnik oder die Beschämungstaktik ist gleich mit drin. Gleich mit drin. Sie möchte mir gleich ins Gewissen rein. Wenn ich nicht so handle, dann möchte sie mich gleich beschämen, dass ich ja jetzt, also als würde ich ihr gegenüber irgendeine Form von Loyalität schulden, weil auch ihr Mann mich ja immer so unterstützt hat. Ja, das hat er. Gott hab ihn selig. Wir sehen uns wieder. Aber ihr wisst, ich denke, meine Message ist klar. Da braucht man nicht mehr viele Worte zu verlieren. Ja, ich wollte euch das einfach mal zeigen. Ich blende das mal hier wieder aus. Tschüss. Dann komme ich mal wieder hier in die klassische... ziehe mich hier mal ein bisschen rum. Wieder auf die vernünftige Größe. Da bin ich wieder. Hallo. Ja, also wie gesagt, das sind Beschämungstaktiken. Das sind Beschämungstaktiken. Das ist Manipulation, das ist manipulative Gesprächsführung. Und darauf bin ich natürlich jetzt sensibilisiert. Ich erkenne sofort, wenn mich jemand beschämen will, weil ihm eigentlich die Argumente ausgehen, weil er gerade keine Möglichkeit sieht, mich argumentativ auf intellektuelle Art und Weise zu greifen. Geht diese weibliche Person dann in die Shaming-Tactics über und in die Beschämungstaktiken. Und mit so einem BS will ich mich nicht mehr rumplacken. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Sie machen das immer und permanent. Und da fällt mir auch sofort wieder meine Ex-Freundin ein, wie ich es eingangs des Videos schon gesagt habe, mit ihrem, ein richtiger Mann würde sich so nicht verhalten. Ein richtiger Alpha-Mann, der lässt sich ins Gesicht pissen, der hat das nicht nötig, sich das zu unterbinden. Nein, nein, nein. Richtiger Alpha-Mann lässt alles mit sich machen. Natürlich. Der hält die rechte Wange hin, der hält die linke Wange hin, der steht nicht für sich gerade. Natürlich nicht. So. Also, die manipulieren die Männer dahin, wenn sie es mit den Männern machen können, und das können sie leider mit sehr vielen Männern machen, bis man das dann irgendwann mal durchschaut hat. Manche durchschauen das nie. Und ja, dann züchten sie sich ihren Haussklaven. Das geht ins Unendliche. Ein richtiger Familienvater, der ist für seine Familie da. Ob es ihm dabei gut geht oder ob es ihm dabei schlecht geht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ein richtiger Familienvater, der steht für seine Familie gerade. So wird es ihm gesagt. Ob er noch gut behandelt wird, ob er noch respektiert wird, ob er überhaupt noch Einfluss auf die Kinder hat. All diese Dinge spielen gar keine Rolle. Ob er den ganzen Tag arbeitet, ob er dann nie zur Ruhe kommt, auch wenn er nach Hause kommt. Ein richtiger Familienvater, ja, der hat sich ja jetzt für die Familie entschieden. So wird er beschämt. Und weil er das gemacht hat, muss er das damit verbundene Leid natürlich bis ans Ende aller Tage runterschlucken. Jeder Schmerz, den muss er erleiden. So muss es sein. Weil ein richtiger Familienvater verhält sich halt so. Der braucht nicht mehr wertgeschätzt werden. Weil er ist ja ein richtiger Mann, der steht das durch. Das sind Beschämungstechniken und damit will ich wirklich nichts mehr zu tun haben. Gar nichts. Ich bin so dankbar, dass ich hier in meinen Räumlichkeiten so ein Exemplar nicht habe und ich will es auch nie wieder hier haben. Für 3 Stunden und dann yalla goodbye. So, weitergehen. Geh weiter. Noch ein Problem. Psch, geh weiter. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich denke, meine Message ist klar. Gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet und abonniert meinen Kanal, teilt meine Videos mit euren Freunden. Ich bin euch wirklich dankbar für dieses Wachstum auf meinem Kanal. Es ist krass. Danke, Männer. Bis morgen. Tschüss.